Vielleicht nehmen wir uns das Recht heraus, es besser zu wissen als andere. Man wird oft kritisiert, aber sagen wir so, wir stehen hier und versuchen es zumindest. Ja. Auch wenn nur ein paar Leute sind. Aber die Sonne scheint und der Reggae Mark versteht uns. Und wir haben ein Anliegen damit. Es ist auch unser Heartbeat, auch wenn wir Weiße sind. Ja. Astonishing revolutionaries, Kaya a solution. They attending their rights. Spirit of astonishment is the movement of all the people needing courage, courage for them fight. Treacherous politicians and treacherous politics. Need resistance, need rebellion now. In France, in Swiss, in Germany, yes. People want in harmony. We are not the actors in your fucking show. Che Guevara was a rebel. Gandhi was a rebel too. Rebel, yes. Gandhi was a rebel too, but this is